Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Ende Mai will Europa neu anfangen, dann stehen die Europawahlen an. Die stehen bevor. Kennen Sie die Kandidaten, Herr Sobocinski, die von den Plakaten lächeln in Hamburg? Naja, die Justizministerin kenne ich schon, Katharina Barley. Für die SPD? Ja, genau. Andere? Ja, vielleicht hier und da den einen. Aber natürlich, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, nämlich dass es nicht die allererste sozusagen gewissermaßen bundespolitische Liga ist, die sich sozusagen aufstellen lässt als Spitzenkandidaten. Mhm. Das kann schon sein. Das hängt natürlich auch mit den Entscheidungsbefugnissen zusammen, die immer noch ganz stark auf die Nationalstaaten hin positioniert sind und reduziert sind. Und damit hängt es natürlich zusammen. Ja, also im Spiegel steht heute, dass Justizministerin Katharina Barley als Spitzenkandidatin eben der SPD aufgestellt für Europa, dass sie lieber Justizministerin geblieben wäre, dass sie gar nicht gerne im Vordergrund steht, dass sie nicht gerne führt. Das hätte sie selbst gesagt. Aber jetzt soll sie sozusagen für Europa streiten und die liberale Demokratie retten. Das wird da also ein bisschen in Zweifel gezogen, ob sie das kann, wenn sie da sagt, ich will nicht gerne führen, ich stehe nicht gerne im Vordergrund. Ja, war das nicht ein bisschen sehr zugespitzt gewesen? Ich weiß es nicht so genau. Dafür, dass sie nicht führen möchte, hat sie ja immerhin einen Justizministerin doch sehr im Vordergrund. Also, und vor allen Dingen, dass man es nicht, wenn sie sagt, dass man es nicht, dass sie vielleicht es ihr manchmal schwerfällt oder sie es nicht so gerne macht, heißt es ja nicht, dass sie es nicht gut macht. Mhm. Also insofern, das war eigentlich ein bisschen gemein, ja, glaube ich. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil sie doch eine sehr populäre Politikerin ist. Das muss man doch einfach sehen. Immerhin ist sie tatsächlich, sie ist populär und sie ist wirklich bekannt. Also sie ist ein Gesicht, das man kennt, wenn man die Plakate sieht. Wer ist der zweite Mann hinter ihr? Das ist Udo Bullmann. Diesen Namen kennt man nicht, den Mann kennt man nicht. Er ist Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament. Mhm. SPD-Europabeauftragter, kämpft leidenschaftlich gegen rechte Scharfmacher, steht in seinem Profil, wenn man es aufklickt im Internet, und für ein demokratisches und soziales Europa, das nachhaltig das Leben aller Menschen verbessert. Tja, also vielleicht ist es einfach unsere Bringschuld, die Arbeit der Kandidaten genau anzugucken und zu recherchieren. Ja, wahrscheinlich. Meinen Sie? Kann das von uns verlangt werden oder wäre es nicht doch besser, vielleicht doch noch ein paar Menschen eben aus dem bundesrepublikanischen Pool sozusagen aufzustellen, die wir gut kennen? Naja, gut, man könnte natürlich auch genauso gut sagen, wir könnten noch etwas detaillierter über europapolitische Aspekte noch etwas debattieren und schauen, denn wir schauen natürlich nur dann hin, wenn ein großer Gipfel stattfindet und das ist natürlich nicht die parlamentarische Arbeit. Wobei sich das schon auch verändert hat, das darf man auch nicht vergessen. Ja? Ich glaube, dass wir viel stärker europäisch berichten und unser Blick viel stärker auf europäische Belange natürlich bezogen ist. Das hängt natürlich auch mit der Krisenanfälligkeit zusammen, aber auch damit, dass es um mehr geht als um früher. Beispielsweise, dass ein Mitgliedsland ein großes austreten will wie Großbritannien, dass wir gemeinsam eine Schuldenkrise bewältigt haben müssen innerhalb von Europa und bei anderen Sachen wie in der Flüchtlingskrise hat es nicht geklappt oder nicht so gut geklappt jedenfalls, was sozusagen bedauerlich ist. Aber es ist, glaube ich, schon überall angekommen, dass es dass sozusagen auf ganz viele Antworten nur europapolitisch gelöst werden können und nicht mehr national oder zumindest in der Verschränkung zwischen nationaler Politik und internationalen Bündnissen. Also ich denke auch, das ist angekommen und wenn man mal an einen profilierten SPD-Mann denkt, der das auch mit sozusagen in unsere Köpfe hineingebracht hat, dann ist das ja Martin Schulz. Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass man sich innerhalb von Europa profilieren kann und dann erst zu einem Gesicht wird und dann sozusagen auf die bundespolitische Ebene auch dort auch reüssieren kann, auch wenn er da ja, sich mehr so ein bisschen als Pechvogel gezeigt hat. Leider ja, das ist wohl wahr. Aber insofern könnte man fragen, warum jetzt nicht für Europa Andrea Nahles oder doch nochmal Martin Schulz, Sigmar Gabriel, Kevin Kühnert? Ja, warum nicht? Ich meine, die Sache ist relativ einfach, weil natürlich sozusagen die Bundestagswahl natürlich deutlich stärkere Entscheidungsbefugnisse auf den ersten Blick natürlich für diese Leute bringt, viel mehr Gestaltungsfreiheit und natürlich einen machtpolitischen Kampf. Und über diesen Weg, wenn man dann einmal an der Regierung ist, hat man natürlich in Europa auch dann wahnsinnig viel zu sagen und zu tun. Es ist ja nicht so, als könnte man das feinsäuberlich trennen mit einem Käsemesser oder so, ja? Also da wäre ich nicht so, skeptisch. Ich glaube nicht, dass es, dass die europapolitische Perspektive der allermeisten doch sehr groß ist. Natürlich ist der Wahlkampf vielleicht ein bisschen hier und da etwas unbeholfen, weil das dann immer, wie es auch immer gesagt wird, wahnsinnig kompliziert ist. Ich lese auf den Plakaten beispielsweise von der SPD, Europa ist die Antwort. Das ist so halb geglückt, finde ich, weil man sich immer fragt, aber was ist denn jetzt genau die Frage? Naja, da würde man wahrscheinlich sagen, auf die europäischen Probleme. Aber ich will noch mal einmal die CDU-CSU ins Spiel bringen. Da ist ja der Spitzenmann CSU-Vize Manfred Weber, Spitzenmann für CDU und CSU. Man hat sich auf den gemeinsamen Kandidaten geeinigt. Das ist natürlich ganz gut, denn ihn kennt man und man weiß auch, er steht für Europa. Ja, klar. Das ist natürlich auch gerade für die Union natürlich elementar wichtig, die sich ja immer als europäische Partei und Parteienbündnis verstanden hat und dementsprechend auch natürlich immer es für sie enorm wichtig ist, um anzuzeigen, dass sie sich definitiv nicht nur um sozusagen nationale Belange kümmert. Das ist ja völlig klar. Adam Sobuczynski, hier zu Gast in Studio 9 in dieser Mittagsstunde.